Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Beim Bäcker und in den Backshops gibt es diverse Sorten mit Ölsaaten oder Gewürzen. Dazu zählen auch Mohnbrote oder Brötchen, also Backwaren, die mit dem Samen des Schlafmohns bestreut werden. Dieses Gewächs liefert aber auch noch etwas anderes, Opiate, also Stoffe, die als Arzneimittel eingesetzt werden und zum Teil unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Karlsruher Lebensmittelchemiker, Analytiker haben nun in Mohnbrötchen erhöhte Opiatkonzentration gefunden, sodass eine Arzneiwirkung nicht ausgeschlossen sein kann. Die Spur, so haben sie unserem Reporter Volker Mrasek beim Deutschen Lebensmittelchemikertag in Freising bei München erzählt, die führt nach Australien. Damit würde wohl kaum ein Verbraucher rechnen. Und auch die Lebensmittelchemikerin Manuela Mahler war einigermaßen überrascht. Bei der Analyse von Mohnbrötchen am Chemischen Untersuchungsamt Karlsruhe stieß sie in 4 Fällen auf ungewöhnlich hohe Konzentrationen von Morphin. Besser bekannt ist der Naturstoff als Morphium, ein Rauschmittel und sogenanntes Opiat, das von Schlafmohnpflanzen produziert wird. Mediziner verwenden es als Schmerzmittel. Morphin wirkt zudem dämpfend, unter Umständen aber auch euphorisierend. Der Maximalbefund lag bei 6250 Mikrogramm Morphin pro Kilogramm Gesamtprobe. Das ist sehr viel, wenn man als Kind, wenn man ungefähr 15 Kilogramm wiegt, ein solches Mohnbrötchen isst, dann schöpft man die sogenannte akute Referenzdosis bereits zu 200% aus. Das heißt, das Kind würde in diesem Fall doppelt so viel Morphin zu sich nehmen, wie die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit noch für tolerierbar hält. Erwachsene dagegen blieben auch bei 6 Milligramm Morphin im Brötchen unter dieser Schwelle, weil sie mehr wiegen und weniger Opiat pro Kilogramm Körpergewicht aufnehmen. Das Untersuchungsamt beurteilte die auffälligen Brötchen jedenfalls als nicht zum Verzehr geeignet. Dirk Lachenmeier, Leiter der Abteilung Pflanzliche Lebensmittel. Diese Referenzdosen, die werden anhand der untersten Dosis, bei der eine Wirkung beschrieben wurde, festgelegt. Insofern ist das nicht ganz von der Hand zu weisen, dass man bei sensibleren Verbrauchern dann vielleicht tatsächlich in den Bereich, wo eine Wirkung auftritt, kommen könnte. Die Karlsruher Lebensmittelchemiker wissen inzwischen, wie es zu der Verunreinigung der Mohnbrötchen mit dem Rauschmittel kam. Wir haben festgestellt, dass 3 von diesen 4 Mohnproben australischer Herkunft gewesen sind. Und das ist auch plausibel. Man weiß, dass in Australien Mohn angebaut wird zur Gewinnung von Morphin für pharmazeutische Zwecke. Und als Abfallprodukt fällt dann quasi dieser Mohnsamen an, der dann auch weltweit vertrieben wird und besonders billig scheinbar ist, dass sich das lohnt, den auch hierher zu importieren. Und der zeichnet sich eben durch diese sehr hohen Opiatgehalte aus. Offenbar tritt das Problem also nur deshalb auf, weil es Bäckereien gibt, die um jeden Preis billiger produzieren möchten. Da macht es dann scheinbar nichts, dass der Mohn, den sie einkaufen, gar nicht für Brötchen bestimmt ist. Das sind ja dann die Pflanzenvarietäten, die eben speziell selektiert wurden, um hohe Morphingehalte zu haben und nicht die normalen Varietäten, wie wir sie hier in Europa für den Lebensmittelverzehr anbauen. Beim 4. Brötchen mit dem viel zu hohen Morphingehalt konnte Manuela Mahler nicht klären, woher der verwendete Mohn stammte. Da war keine sichere Quelle zu ermitteln. Könnte auch Australien gewesen sein, ist uns aber nicht bekannt. In 12 Backwaren mit Mohn entdeckte die Arbeitsgruppe darüber hinaus hohe Gehalte von Thebain. Es zählt ebenfalls zur Stoffgruppe der Opiate. Möglicherweise gehe auch von dieser Substanz in so hohen Konzentrationen eine gesundheitliche Gefahr aus, so die Karlsruher Analytiker. Es sei bekannt, dass Thebain Krämpfe auslösen könne. Was man vielleicht noch erwähnen sollte, ist, dass durch die Verarbeitung des Mohns sich die Gehalte auch reduzieren lassen. Indem ich zum Beispiel den Mohn abwasche, weil sich die Opiate nur auf der Oberfläche des Samens befinden. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, diese Gehalte zu vermeiden im Endprodukt. Also es ist auch zu berücksichtigen, dass wir auch insgesamt 5 Proben hatten, bei denen wir keinerlei Opiate nachweisen konnten. Es geht also auch ohne diese Stoffe. Wie kritisch hohe Opiatgehalte in Mohnbrötchen für Verbraucher sind, kann Dirk Lachenmeier noch nicht sagen. Das müssen andere jetzt beurteilen. Wir haben das Bundesinstitut für Risikobewertung um eine Bewertung dieser Gehalte gebeten, weil da einfach noch keine ausreichenden Daten zuvor liegen. Also das dauert an, die Bewertung derzeit. Das ist ja alles jetzt ganz akut und frisch. Rauschende Backwaren, Mohnsamen aus Australien führten zu stark überhöhten Gehalten von Opiaten in Mohnbrötchen. Ein Beitrag von Volker Mrasek.